Ausländische Medien berichteten vom 25. bis zum 29. Juli über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Die Zeitung Dagongbao und der Satellitenfernsehsender Phoenix von Hongkong, China, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, der iranische Fernsehsender Press, die senegalesische Zeitung Le Populaire, der Radiosender für In- und Ausland und der Radiosender in 7 Nationalsprachen in Guinea und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees und des nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un das Baumaterialienkombinat zu Lima besichtigt hatte. Die chinesische Internet-Homepage Dongbei Wang, die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus Studienkomitees und des nationalen Sozialideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und die Internet-Homepage des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung meldeten, dass Kim Jong-un die Fischmehlfabrik der 810. Truppe der koreanischen Volksarmee besucht hatte. Die Zeitungen und Internet-Homepages in Nepal und Nigeria teilten mit, dass Kim Jong-un die ballistische Raketenschießübung der Fassung Artillerietruppen der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. Die Massenmedien zeigten die Fotos von Kim Jong-un.